Erster der Herr war sehr zornig auf Zion. Er bedeckte Zion mit Dunkelheit. Er warf Israels Ruhm vom Himmel auf die Erde. Er dachte nicht an seinen heiligen Ort. Zweiter der Herr zerstörte alle Weiden Jakobs. Er hatte kein Mitleid. Er riss die starken Mauern Judas nieder. Er warf das Königreich und seine Anführer zu Boden. Dritter der Herr nahm Israels Stärke weg. Er war sehr zornig. Er half Israel nicht gegen die Feinde. Er ließ ein Feuer in Jakob brennen. Es zerstörte alles ringsum. Vierter, er spannte seinen Bogen wie ein Feind. Seine rechte Hand war bereit zum Angriff. Er tötete alle schönen Menschen in Zion. Er goss seinen Zorn aus wie Feuer. Fünfter, der Herr war wie ein Feind. Er zerstörte Israel. Er zerstörte alle Paläste und Burgen. Er brachte viel Leid über Juda. Sechster, er zerstörte seinen Tempel wie einen Garten. Er zerstörte seinen Festort. Jahwe ließ die Feste und den Sabbat in Zion vergessen. Er lehnte König und Priester ab. Er war sehr zornig. Siebter, der Herr lehnte seinen Altar und sein Heiligtum ab. Er gab die Mauern der Paläste den Feinden. Die Feinde schrien im Tempel Jahwes. Es war wie an einem Festtag. Achter, Jahwe wollte die Mauer von Zion zerstören. Er maß die Mauer aus. Er hörte nicht auf zu zerstören. Die Mauern und Wälle waren traurig. Sie zerfielen zusammen. Neunter, die Tore sanken in die Erde. Er zerstörte ihre Riegel. König und Fürsten sind bei fremden Völkern. Sie haben Gottes Regeln nicht mehr. Ihre Propheten bekommen keine Botschaften mehr von Jahwe. Zehnter, die wichtigen Leute in Zion sitzen schweigend auf dem Boden. Sie streuten Staub auf ihre Köpfe. Sie trugen grobe Kleidung. Die jungen Frauen Jerusalems senkten ihre Köpfe zur Erde. Elfter, meine Augen sind voller Tränen. Mein Herz ist sehr traurig. Ich bin traurig wegen der Zerstörung meines Volkes. Kinder und Babys sterben vor Hunger auf den Straßen. Zwölfter, sie rufen ihren Müttern zu, wo ist Essen und Trinken? Sie sterben vor Hunger auf den Straßen der Stadt. Sie sterben in den Armen ihrer Mütter. Dreizehnter, wie kann ich dich trösten, Jerusalem? Ich finde kein Beispiel, um dich zu trösten, Zion. Dein Leid ist sehr groß, wie das Meer. Niemand kann dich heilen. Vierzehnter, deine Propheten sagten dir falsche Dinge. Sie sagten dir nicht, was du falsch gemacht hast. So konntest du dein Schicksal nicht ändern. Sie sagten dir nur falsche Dinge, die dich in Schwierigkeiten brachten. Fünfzehnter, alle Leute, die vorbeigingen, klatschten in die Hände. Sie zischten und schüttelten den Kopf über Jerusalem. Sie sagten, ist das die schöne Stadt? Die Freude der ganzen Erde? Sechzehnter, alle deine Feinde öffneten ihren Mund weit. Sie zischten und knirschten mit den Zähnen. Sie sagten, wir haben sie zerstört. Das ist der Tag, den wir wollten. Wir haben es gesehen. Siebzehnter, Jahwe tat, was er geplant hatte. Er erfüllte sein Wort, das er vor langer Zeit gesagt hatte. Er zerstörte ohne Mitleid. Er machte deine Feinde froh. Er gab deinen Feinden Macht. Achtzehnten, rufe laut zum Herrn, Zion. Lass deine Tränen fließen wie einen Fluss, Tag und Nacht. Ruhe dich nicht aus. Deine Augen sollen nicht aufhören zu weinen. Neunzehnter, steh auf und weine laut in der Nacht. Sprich mit dem Herrn über alles, was dich bedrückt. Bitte ihn für das Leben deiner Kinder. Sie sterben vor Hunger an allen Straßenecken. Zwanzigster, sieh, Jahwe, was du getan hast. Sollen Frauen ihre eigenen Kinder essen? Sollen Priester und Propheten im Tempel des Herrn getötet werden? 21. Jungen und alte Männer liegen tot auf den Straßen. Meine jungen Frauen und Männer wurden mit dem Schwert getötet. Du hast sie getötet am Tag deines Zorns. Du hattest kein Mitleid. 22. Du hast Schrecken um mich herum gesammelt, wie zu einem Fest. Am Tag von Jahwes Zorn konnte niemand entkommen. Meine Feinde töteten die Kinder, die ich großgezogen hatte.